1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist von Gott geboren. Und wer den Vater lehrt, lehrt auch dessen Kinder. 2. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und sein Gebot befolgen. 3. Denn die Liebe zu Gott seit sich darin, dass wir sein Gebot halten, und sein Gebot sind kein Last. 4. Als, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dieser Sieg, der die Welt überwunden hat, ist unser Glaube. 5. Wer überwindet die Welt, wenn nicht durchnage, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. 6. Jesus Christus ist durchnage, der durch Wasser und Blut gekommen ist, nicht nur durch das Wasser, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zunis erblickt, denn der Geist ist die Wahrheit. 7. Es gibt also drei, die Zunis Abelgen, 8. Der Geist, das Wasser und das Blut, und dies drei Stimmen überein. 9. Wenn wir menschliches Zunis ernehmen, so ist das Zunis Gottes doch größer, denn dies ist das Zunis Gottes, das über seinen Sohn abgelegt hat. 10. Wer in den Sohn Gottes glaubt, tragt das Zunis in sich. Wer Gott nicht glaubt, macht in zum Lügner, weil dem Zunis nicht geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn abgelegt hat. 11. Und dieses Zunis besagt, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 13. Dies habe ich geschrieben, damit wisst, dass ewiges Leben hat, die und den Namen des Sohns Gottes glaubt. 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir im Gegenüber haben, das unser Hort, wenn wir in ihm etwas bitten, das seinem Willen entspricht. 15. Und wenn wir wissen, das unser bitten Hort, dann wissen wir auch, dass wir die Dinge halten werden, die wir in gebeten haben. 16. Wenn jemand seinen Bruder ein Sunday begehen sieht, die nicht zum Tod führt, soll beten, und Gott wird im Leben schenken, nämlich denen, die nicht ein Sunday zum Tod begehen. Es gibt jedoch ein Sunday, die zum Tod führt, darf sage ich nicht, dass man beten soll. 17. Jede ungerechte Kiet ist Sunday, doch es gibt auch Sunday, die nicht zum Tod führt. 18. Wir wissen, dass jeder, der von Gott geboren ist, nicht sundeit, sondern der von Gott geboren bewahrt sich selbst, und der Bose kann ihm nichts anhaben. 19. Wir wissen, dass wir von Gott stammen und die ganze Welt unter der Macht des Bösen steht. 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Warren erkennen. Und wir sind in dem Warren, nämlich in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der Wahr Gott und das Ewige Leben. 21. Kinder, bewahrt euch vor Gottsen.